Modul 4, Aufgabe 4a. Vor 15 Jahren fiel die Mauer. Erinnerungen an den 9. November 1989. Am Abend des 9. November 1989 hatte SED-Politbüromitglied Günter Schabowski eher beiläufig erklärt, die Grenze sei offen. Daraufhin strömten tausende Ostberliner zu den Grenzübergangsstellen. Die DDR-Bürger konnten damit erstmals ungehindert die innerstädtische Grenze in den Westen passieren. Herzergreifende Szenen spielten sich ab. Fremde Menschen lagen sich weinend in den Armen. Auf der Mauer tanzten, sangen und feierten Ost- und Westdeutsche. Haben Sie es im Fernsehen gesehen? Sind Sie hingefahren und haben mitgefeiert? Wie haben Sie diesen historischen Tag erlebt? Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns, wie Ihr 9. November 1989 war. Also, ich habe diesen Tag mit maßlosem Staunen und wirklich großer Freude erlebt. Ich erinnere mich natürlich noch sehr gut daran, dass dort ja schon einiges im Gange war, wenn man zum Beispiel an die Vorgänge in der Botschaft in Prag denkt. Und schließlich war ich ja selber ein paar Mal bei den Montagsdemonstrationen in Leipzig dabei, obwohl ich da eher mit Freunden mitgegangen bin. Ich war damals politisch nicht besonders aktiv. Dass es dann aber so schnell und vor allem unblutig ging, damit konnte niemand rechnen. Unser Telefon lief an diesem Abend heiß. Jeder hat sofort versucht, Freunde anzurufen. Und dann bekamen wir mit, was in Berlin los war. Das werde ich nie vergessen. Einige Zeit später kam dann eine Dokumentation im Fernsehen. Da haben sie deutlich gemacht, dass das Ganze ganz anders verlaufen hätte können. In dem Film wurde ein Horrorszenario gezeigt, nachdem die UdSSR den Mauerfall nicht hinnehmen wollte und die Welt in einen dritten Weltkrieg stürzte. Ich finde, wir können alle nur dankbar sein, dass es nicht so gekommen ist.